Kundgabe 6061b. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.09.1954. Licht ist, wo Gottes Geist wirket. Doch wenn euch beim Eintritt in das Jenseits hellstes Licht entgegenstrahlt, so seid ihr beträchtlich im Vorteil gegenüber jenen Seelen, denn ihr fühlet euch frei und glücklich und überaus gebebereit. Denn ihr besitzet etwas, was ihr austeilen könnet, und ihr dürfet ständig empfangen, so dass sich eure Seligkeit erhöht, je mehr ihr austeilet. Es ist alles Schwere, Belastende von euch abgefallen, und da ihr in der Erkenntnis steht, wisset ihr auch, was den Seelen in der Finsternis fehlt, und ihr seid darum bemüht, auch ihnen das Licht zu bringen, weil ihr sie aus der Finsternis erlösen möchtet. Und wieder ist es mein Liebegeist, der euch durchstrahlt und der auch die Seelen in der Finsternis berühren muss, wenn es hell werden soll, in ihnen. Doch auch nun müssen sie sich freiwillig ihm öffnen, das heißt, in Verbindung treten wollen mit mir als dem ewigen Licht. Sie müssen den Kontakt herstellen mit mir, indem sie wollen, dass ich mich ihrer erbarme. So wie sie unter der Dunkelheit leiden und nach Licht verlangen, werden sie auch diesen Kontakt herstellen. Sie werden sich an den wenden, der sie aus ihrer Lage befreien kann, und dann ist ihnen auch die Erlösung sicher. Doch weit leichter könnten sie es auf Erden erreichen, wenn sie sich nicht dem Licht verschließen würden. Denn ich zünde überall auf Erden das Licht an. Ich leite überall auf Erden mein Wort zur Erde, den Menschen zu. Ich strahle selbst mein Liebelicht aus, weil ich die Menschen aus der Dunkelheit befreien will, solange sie noch auf Erden weilen, weil ich sie in das Lichtreich aufnehmen möchte, nach ihrem Abscheiden von der Erde, um ihnen unbegrenzte Seligkeiten zu bereiten. Amen.